Erst als Josua alt war, sagte Gott zu ihm, du bist alt, aber ein großer Teil des Landes gehört uns noch nicht. Zweiter, das ist das Gebiet, das noch übrig ist, alle Gebiete der Philister und ganz Gesur. Dritter, das Gebiet, das noch zu erobern ist, reicht vom Sihor, der östlich von Ägypten fließt, bis zur nördlichen Grenze von Ekron. Es wird zum Land der Kanaaniter gezählt, einschließlich der fünf Fürsten der Philister aus Gaza, Asdod, Askalon, Gad und Ekron, sowie der Aviter. Vierter, im Süden gehört auch das ganze Land der Kanaaniter und Mira, das den Sidoniern gehört, dazu. Es reicht bis Afek und zur Grenze der Amoriter. Fünfter, auch das Land der Gibliter und der ganze Libanon im Osten gehören dazu. Dieses Gebiet reicht von Baal-Geadi am Fuß des Hermongebirges bis nach Hamat. Sechster, Gott sagte, ich werde alle Bewohner des Gebirges vom Libanon bis Misrephot-Maim und alle Sidonier vor den Israeliten vertreiben. Du sollst das Land nur unter die Israeliten als Erbbesitz verlosen, so wie ich es dir befohlen habe. Siebter, deshalb sollst du dieses Land an die neun Stämme und den halben Stamm Manasse verteilen. Achter, die Rubeniter und Gaditer haben ihren Erbbesitz bereits erhalten, weil Mose, der Diener Gottes, ihnen das Land östlich des Jordans zugewiesen hatte. Neunter, dieses Gebiet beginnt bei Aroa, das am Ufer des Arnonflusses liegt, und umfasst die Stadt mitten im Tal sowie die ganze Ebene von Medeba bis Dibon. Zehnter, es umfasst auch alle Städte des Amoriterkönigs Sihon, der in Hesbon regierte, bis zur Grenze der Ammoniter. Elfter, dazu gehören Gilead, das Gebiet der Gesuriter und Machatiter, das ganze Hermongebirge und ganz Basan bis Salcha. Zwölfter, auch das ganze Königreich von Og in Basan, der in Astaroth und Edrei herrschte, gehörte dazu. Og war einer der letzten Rephaiter, die Mose besiegt und vertrieben hatte. Dreizehnter, die Israeliten vertrieben jedoch die Gesuriter und Machatiter nicht. Deshalb leben Menschen aus Gesur und Machat bis heute unter den Israeliten. 14. Nur dem Stamm der Leviten gab er keinen Erbbesitz, denn Gott, der Herr Israels, ist ihr Erbbesitz, so wie er es ihnen versprochen hatte. 15. Mose gab den Familien des Stammes Ruben Land. 16. Sie erhielten das Gebiet von Aroa, das am Ufer des Arnonflusses liegt, und die Stadt mitten im Tal sowie die ganze Ebene bei Medeba. 17. Dazu gehörten Hesbon und alle umliegenden Städte in der Ebene, wie Dibon, Bamut Baal und Beth Baumien. 18. Auch Jaza, Kedemot und Mephat waren Teil dieses Gebiets. 19. Ebenso Kirjatheim, Sibma und Zeretzaha, das auf einem Berg in der Talebene liegt. 20. Des Weiteren Beth Peor, die Hänge des Pisga und Beth Jesimoth. 21. Außerdem erhielten sie alle Städte in der Ebene und das ganze Königreich des Amoriterkönigs Sihon, der in Hesbon regierte. Mose hatte Sihon und seine midianitischen Fürsten, die im Land lebten, besiegt. 22. Die Israeliten töteten auch den Wahrsager Bileam, den Sohn Beors, mit dem Schwert, zusammen mit den anderen, die sie getötet hatten. 23. Die Grenze der Rubeniter war der Jordan. Dies war der Erbbesitz der Familien der Rubeniter, mit ihren Städten und den dazugehörigen Dörfern. 24. Mose gab auch dem Stamm Gad, den Familien der Gaditer, Land. Sie erhielten das folgende Gebiet, 25. Dazu gehörten Jeser und alle Städte Gileads sowie die Hälfte des Amoriterlandes bis Aroa, das östlich von Rabba liegt. 26. Das Gebiet reichte von Hesbon bis Ramat Mizpe und Betonim und von Mahanaim bis zum Gebiet von Lidebir. 27. In der Talebene erhielten sie Beth Haram, Beth Nimra, Suchot und Zaphon. Dies war der Rest des Königreichs von Sihon, dem König von Hesbon, mit dem Jordan als Grenze bis zum Ende des Sees Kinneret-Tehetetet, östlich des Jordans. 28. Dies war der Erbbesitz der Familien der Gaditer, mit ihren Städten und den dazugehörigen Dörfern. 29. Mose gab auch dem halben Stamm Manasse Land. Die Familien des halben Stammes Manasse erhielten das folgende Gebiet, 30. Ihr Gebiet erstreckte sich von Mahanaim über ganz Basan und umfasste alle 60 Zeltdörfer Jairs, die in Basan liegen. 31. Dazu kam die Hälfte von Gilead. Sowie Astaroth und Edrei, die Städte des Königreichs von Og in Basan. Dieses Land erhielten die Familien der Söhne Maschirs, des Sohnes von Manasse. 32. Dies sind die Gebiete, die Mose in den Steppen Moabs als Erbbesitz verteilte, östlich des Jordans, gegenüber Jericho. 33. Mose gab dem Stamm der Leviten jedoch keinen Erbbesitz, denn Gott, der Herr Israels, ist ihr Erbbesitz, so wie er es ihnen versprochen hatte.